Hi, hier sind Cosmic Gate. Dies ist unser Spezialmix für alle Techno-Club-Fans. Techno Club in the Mix. Hi, hier sind Cosmic Gate und wir freuen uns schon auf morgen Nacht im Techno Club. Also, see you there. Mein Life Techno Club in the Mix. We'll be right back. Sunshine Live Techno Club in the Mix.